Das zweite Auftreten der Rosenkreuzer. Die Rosenkreuzer lösen sich plötzlich auf, um dann im Jahre 1604 ganz unerwartet, wie aus den Tiefen emporgekeimt, wieder zurückzukehren. Sie erklären, in einer Höhle das Grab von Christian Rosenkreuz gefunden zu haben, zusammen mit seiner Leiche. Nach mehreren Jahrhunderten spricht man wieder von einer geheimen Leitung und von unbekannten Oberen. Man hat geschrieben, die Führung der Templer und der Rosenkreuzer sei ein geheimnisvoller grüner Orden, der seinen Sitz auf einem anderen Stern habe. Jetzt meint man, Christian Rosenkreuz sei nicht der Begründer des Ordens gewesen, sondern nur ein Organisator. Der Orden geht zurück auf Henoch und auf Melchisedek, diesen letzten König von Salem, auch König der Gerechtigkeit genannt. Seltsamerweise kommt Salomon von Salem, was gleichermaßen Friede, der Friedfertige, bedeutet. Salomon ist König der Gerechtigkeit. Er übt Gerechtigkeit, wie in meinem Buche Die Besuche der Königin von Saba gesagt wird. Das alles sind Attribute Melchisedeks, des Königs von Salem, das heißt Salomons. Liegt hier etwa eine Vertauschung der mythischen Gestalt mit einer anderen vor? Salem wäre dann keine Stadt, sondern eine Eigenschaft oder ein Zustand des gerechten Königs, der Friede. Melchisedek ist Hohepriester und souveräner Herrscher. Nach Ossendowski und René Guénon sind dies die Attribute des Königs der Welt. Melchisedek war also ein Äon oder Aion, ein Manu, der Archetyp des Menschen im gegenwärtigen Manvatara, der Führer der unsichtbaren Hierarchie von Agathi, der Brahatma, wie ihn Saint-Yves de Elvedre in seinem 1910 erschienenen Buch Mission de l'Inde beschreibt. Für Guénon ist es Brahatma und für Ossendowski der Brahitma. Die katholischen Priester werden heute noch nach dem Orden von Melchisedek, dem Priester aller Priester, in ihr Amt eingeführt und geweiht. Man hat jedoch Melchisedek das Attribut Herrscher über alle Herrscher, das heißt König der Welt, streitig gemacht und nicht nur die Herrschaft über diese Welt, sondern auch über die Parallelwelt, die neue Erde. Das Attribut eines Königs der Welt lässt ihn einer Gottheit gleichkommen, denn es ist ein Pontifex Maximus, ein Dalai Lama, ein Brückenschläger wie Luzifer, der nicht die Gottheit selbst, sondern ein Mittler zu ihr ist, ein Träger des Lichtes von oben, ein Vorbild zum Leben und zum Sterben, wie Otto Rahn sagte. Die Königin von Saba gehört ebenfalls zu Melchisedek. Sie ist eine Enoja, eine Ayesha, die Gefährtin des Äon im Manvatara, der weibliche Archetyp für ein Aion, der Prototyp der Anima, wie C.G. Jung sagen würde. Das Wiedererscheinen der Rosenkreuzer hing mit der Notwendigkeit zusammen, die Attribute König der Könige und Priester aller Priester auf eine einzige Person zu übertragen. Die Rosenkreuzer bedienen sich des Grals, der Rose, die auch die Steinrose ist, zur Verjüngung und zur Veränderung ihrer äußeren Erscheinung bei Reisen in bestimmte Länder und in der Erfüllung besonderer Missionen. Sie besaßen ein Schloss der Rose, einen Tempel oder eine Gleisa, einen Zufluchtsort im Inneren eines Berges, eine verborgene, geheime Höhle. Die Rolle, die hierbei die Rose zu spielen hat, ist die gleiche wie beim Gral, zu verjüngen, dem kranken König Amphort das Leben einzuflößen. Aus diesem Grunde sind die Rosenkreuzer zurückgekehrt, um den Versuch zu unternehmen, im Abendlande den hyperboreischen Sinn von der königlichen Würde göttlichen Ursprungs wieder aufleben zu lassen. Der da waltete in Melchisedek, dem Hohepriester und souveränen Herrscher, in den Pharaonen, in den Ariern, die vor der großen Schlacht des Mahabharata in Indien lebten, als der König gleichzeitig eingeweihter Brahmane war, wie bei den Königen von Atlantis. Der rosenkreuzerische Imperator verfügt über alle echten Merkmale eines Königs der Welt. Das Schloss des Königs der Welt. Im Gebiet von Apulien, in Andria, wohin man nur schwerlich kommt, habe ich mir das kosmische Schloss Friedrichs II. Von Hohenstaufen angesehen, das Castel del Monte. Dieser Kaiser und Magier von 1194 bis 1250 war die letzte Hoffnung der in Montsegur eingeschlossenen Katharer. Er konnte ihnen nicht zu Hilfe kommen, denn er selbst näherte sich seinem Ende und dem seiner großartigen Träume, die denen des Julian Apostata so ähnlich waren, nämlich auf der sichtbaren Erde den Imperator Mundi, die solare, hyperboreische Wissenschaft und einen mit den unsichtbaren göttlichen Mächten verbundenen Souverän einzusetzen, im Gegensatz zu den lunaren Priestern der römischen Religion des Herzens. Welch ein seltsames Jahrhundert war doch das 13. Jahrhundert, das Zeuge wurde, wie beinahe gleichzeitig die Katharer und die Templer zusammenbrachen und sich alle jene unermesslichen Träume vom Gral zerschlugen. Friedrich II. Von Hohenstaufen verkörperte sie in ihrer Gesamtheit. Er beginnt den Krieg zur Wiedererringung des goldenen Zeitalters, zum Zusammenschluss von Morgen- und Abendland unter dem Zepter des Herrn der Welt, Chakravartins, des alchemistischen Imperators, von dem dann später die Rosenkreuzer sprechen werden, von der in einer einzigen Person konzentrierten göttlichen und zeitlichen Macht, wie bei den ägyptischen Pharaonen. Der Hauptratgeber Friedrichs war der berühmte Magier Scott, vergleiche in der Biografie sein Pivret tout puissant. In der katharischen Legende wird versichert, dass alle 700 Jahre der Lorbeer wieder blüht. Und als diese Zeit verstrichen war, trat der esoterische Hitlerismus in Erscheinung. Das Schicksal dieser gigantischen Unternehmungen scheint es jedoch zu sein, dass sie im materiellen Kampfe unterliegen, um die geistige Aufgabe mit Erfolg lösen zu können. Das glühende Samenkorn lebendig zu erhalten, das dann zu einem Wiederaufleben führen wird, wenn durch die magischen Zahlen bedingt sich die Zeit erfüllt hat. Castel del Monte wurde im Zusammenklang mit einer solchen Zahlenkombination erbaut. Es stellt das außerordentlichste Bauwerk der erst unlängst vergangenen historischen Zeiten dar. Es ist ein Mandala. Der Zahlensatz besteht aus zwei gegenüberliegenden Paaren, bis die Zahl 8 erreicht ist. Die Zahl der Rast und der Unrast, der doppelt vereinte Kreis, der sich bis in die Unendlichkeit um sich dreht, sich windet, wie eine Schlange, die sich am Schwanze packt. Gleich wie bei den Baudenkmälern der Templer, etwa wie in Segovia, wurde auch hier mit dieser Zahl ein alchemistisches Opus geschaffen. Im Mittelhof, der zum Himmel und zu den Sternen hin offen ist, sind drei Fenster und drei Türen. Drei Treppen führen in das obere Stockwerk und 5 kleine Räume sind vorhanden, in denen die Großmeister der mittelalterlichen Ritterorden, der Deutsche Ritterorden und der Templerorden, waren die von Friedrich II. Von Hohenstaufen bevorzugten, ihren Ornat anlegten, bevor in diesem Tempel des Königs der Welt die Eingeweihungsriten begannen. Nun gut, 5 und 3 ergeben 8 und 3 mal 8 ergibt 24. Die Wanddicke des Schlosses beträgt 2,40 Meter und die Höhe der Wände 24 Meter. Die Fläche der Gesamtanlage beträgt 240 Quadratmeter. Das Spiel der Zahlenwerte ist magisch spannend und erzeugt ein Magnetfeld sowie ein magisches Schwingungsfeld. Castel del Monte ist auf dem einzigen Hügel erbaut worden, den es in diesem Flachland der süditalienischen Provinz Apulien gibt. Vom Schloss aus gesehen erscheint die Landschaft wie die Gesamtoberfläche des Planeten Erde, wie ein von einer absorbierenden Mittelpunkt aus beherrschten Erdkreis. Ich kam dorthin in Begleitung einer norddeutschen Dame mit Namen Heidrun, einer hyperboreischen Schönheit. Man erklärt uns, das Schloss sei wegen Ausbesserungsarbeiten nicht zu besichtigen. Die wirklichen Gründe aber waren andere. Die Angst, immer die Furcht vor der Wiedererstehung des Mythos, die mit der Beschleunigung der Zeit immer weiter voranschreitet. Dennoch geschah das Wunder, dass wir uns schließlich im Schloss befanden, ohne zu wissen wie. Nur wir allein waren da, hierher geführt durch den Willen jenes Kaisers oder seines Magiers, der uns auf diese Art empfing. Und in der Meditation oder Konzentration, zu der ich beide Hände zusammenlegte, enthüllte sich mir, dass sich durch das Zusammenlegen der zwei Finger beider Hände eine 8 ergibt und dass die übrigen je drei Finger beider Hände auf einmal zusammengelegt damit auch insgesamt 8 ergeben. Das heißt, 5 plus 5 ist gleich 8, die Quadratur des Kreises, die nicht existente Blume, das Unkausale, Unlogische, das Synchronistische, der Stein der Weisen. Die wiederholte 2, gebildet durch zwei Finger jeder Hand, ergibt die 4, aber auch die 8. Zufolge der Fingerstellung des Einstellungssymbols des Mudra, das heißt das Unendliche. Und beide Fünfen, die Finger beider Hände, bedeuten das sich wiederholende Schicksal, denn die 5 ist die Zahl des Schicksals. Und wenn das Schicksal sich auf der linken und auch auf der rechten Seite des Universums, auf beiden Erden, im Sinne des linksdrehenden und des rechtsdrehenden Hakenkreuzes wiederholt, dann ist der Triumph erreicht. Varena, die Ganzheit, die 8. Das heißt, dass sich alles aufs Neue ereignet, wenn die beiden Erden gleichzeitig übereinstimmend und im Gleichlauf zusammenkommen. Das, was hier verloren wurde, wird dort gewonnen werden. Wenn das richtige Einstellungssymbol, das Mudra, im magischen Schloss, umhüllt von den aus dem Zahlenspiel kommenden Schwingungen vollzogen und dabei das gleichwertige Mantra, die magische Wortfolge, ausgesprochen wird, dann öffnen sich augenblicklich die Tore zur Parallelwelt des Priesters Johannes, zur Stadt der Cäsaren, zur anderen Erde der Helden. Es ist möglich, dass darin der Schlüssel zu der in einem Stein von Castel del Monte angebrachten geheimnisvollen Inschrift liegt. Vielleicht nahm es Bezug auf das Mantra, das das Mudra zu begleiten hatte, die jetzt von dort beseitigt worden ist, wie auch die in Flachrelief dargestellte Frau, die sich vor den Rittern neigt. Die Anima, die Geliebte, die ihnen den Gral übergibt. Es ist das Gleiche wie mit den Ruinen von Montsegur. Heute ist Castel del Monte ein verfluchtes Denkmal. Beide sind luziferisch. Tatsächlich sind es aber Ausgangstore zum Entrinnen, zum Übergang in die anderen Welten, in die innere Erde, die gänzlich durch die Magie eines überlegenen alten Weistums, des Wissens vom Cordon Dorado erschaffen wurden, das aus Atlantis und Hyperborea stammt, vielleicht auch von anderen Sternen.